Sieben hat die Uhr geschlagen, es ist noch warm. Nehm ich heut die Braune einfach in den Arm. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend dann. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend dann. Achtmal hat die Uhr geschlagen, wie ich hör. Ob ich wohl die Braune bei der Arbeit stör? Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Neunmal hat die Uhr geschlagen, es dunkelt schon. Keine Lampe brennt, ich höre keinen Ton. Na sowas. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Zehnmal hat die Uhr geschlagen, es wird schon Nacht. Was sie mit dem anderen wohl beim Tanzen macht. Na? Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Elfmal hat die Uhr geschlagen, es wird so spät. Ob sie mit dem anderen wohl nach Hause geht? Tja, raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Zwölfmal hat die Uhr geschlagen, es wird so kalt. Wenn das Herz sehr weh tut, halt es nicht so bald. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an. Also guten Abend an. Raten kann jeder Mann, aber ihn geht es an.